Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Hätt ich meinem Anführer zugehört, ich wäre heute daheim. War jung und dumm, war ein armer Jung, auf den Abweg geführt und gemein. Meiner Tage bleib ich dort, dort bei dem Hausabendrot.